Right, it's good to see you all here this evening. Es ist gut, euch heute Abend alle hier zu sehen. And as many of you know, Pastor Rob is away in America. Wie viele von euch wissen, ist Pastor Rob fort in Amerika. And he will be back in about 2-3 weeks now, 3 weeks, I think. Und kommt in etwa 3 Wochen wieder. And he's having a great time there. hat eine großartige Zeit. He misses everyone. Vermisst jeden. And he's been spending some time at the beach together with Mary. Und verbringt auch einige Zeit am Strand mit Mary. And yes, he's relaxing. Und entspannt sich. And that's great. Und das ist großartig. But he asked me to share something tonight in relation to small groups. Hat mich gebeten, heute Abend etwas über Kleingruppen zu sagen. But before we jump into the message, let's pray. Aber lasst uns vorher beten. Father, we just want to come before you tonight. Vater, wir möchten heute vor dich kommen. And we ask that you would bless us with thoughts from you and through your word. Und ich bitte, dass du uns segnest mit Gedanken von dir und durch dein Wort. And we pray that your presence would fill this place and fill our hearts. Wir bitten, dass deine Gegenwart diesen Raum füllt und unsere Herzen füllt. And you would do a miraculous work in our lives. Und du ein wunderbares Werk in unserem Leben tust. And we ask you to bless this service, this message in Jesus' name. Wir bitten dich, dass du diesen Gottesdienst und diese Botschaft segnest. Now I hope my voice will last tonight. Ich hoffe, meine Stimme hält durch heute Abend. I was a little excited this morning speaking, so. Ich war ein bisschen nervös wegen heute Morgen. Let's begin this way. Some were probably asking, what are small groups? Einige haben sich vielleicht gefragt, was sind so Kleingruppen überhaupt? And others may ask, well, why should I join a small group? Und andere stellen sich die Frage, warum sollte ich so einer kleinen Gruppe beitreten? And I hope that I can in part answer these questions tonight. Und ich hoffe, ich kann zumindest teilweise diese Fragen heute Abend beantworten. More and more churches today are starting small group ministries. Es gibt immer mehr Gemeinden heutzutage, die Kleingruppenarbeit anfangen. Which it's not really something new. Es ist eigentlich nichts Neues. It's something the church began with 2000 years ago. Es ist etwas, mit dem die Gemeinde vor 2000 Jahren anfing. Now, since the day of Pentecost, also seit Pfingsten, God has been doing a special work throughout the world. Hat Gott ein besonderes Werk in dieser Welt. And he's been calling from the peoples of the nation a people for himself. Und hat aus den Nationen Leute herausberufen für sein Volk. And he calls it the church. Und nennt dieses Volk die Gemeinde. So let's begin with what are small groups. Also fangen wir damit an, was sind Kleingruppen? As I said, it's something the church began with. Also damit begann die Gemeinde. And it's something that we believe we need here as a church. Und wir hier vor Ort glauben auch, dass wir das als Gemeinde brauchen. And the first thing I'd like to consider is that it is biblical. Und das erste, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass das Ganze biblisch ist. And they're not new, but they can be traced all the way back to the Old Testament to the Jewish people. Also man kann diese Gruppen sogar bis ins Alte Testament zu den Juden zurückverfolgen. Now, during the time when they were in captivity, also während ihrer Gefangenschaft, and they were scattered amongst their enemy nations, und auch während der Zerstreuung unter die Heidenvölker, they did something really amazing. Haben die etwas sehr Erstaunliches getan. They began to meet together. Sie haben begonnen, sich zu treffen. They organized themselves in groups. Und haben sich in Gruppen organisiert. And formed what would become known as synagogues. Und haben etwas geformt, das man später dann als Synagoge kennen wird. The synagogues were a place of worship. Und diese Synagogen waren Orte der Anbetung. Where they could be taught God's word. Gottes Wort konnte gelehrt werden. And they would fellowship together there. Sie hatten noch Gemeinschaft dort. And they were able to preserve their faith, even though they were in captivity. Und sie konnten ihren Glauben dort bewahren, obwohl sie eben in Gefangenschaft waren. And what's interesting is that this is the model that Jesus used. Und das ist das gleiche Modell, das Jesus auch verwendet. When he developed a community of followers. Wie seine Nachfolgerschaft he devoted himself to a few people. Hat sich selbst auf ein paar Leute konzentriert. And though he did spend time with the larger masses of people, he spent more time with the small group. Und obwohl viel Zeit mit den Volksmengen verbracht hat, hat doch viel mehr Zeit mit dieser kleinen Gruppe verbracht. And we know this group as the disciples, the 12 disciples. Diese kleine Gruppe als die 12 Apostel. And they were just ordinary men. Das waren ganz gewöhnliche Männer. Some were uneducated. Manche waren ungebildet. Most of them were very young, they were in their 20s. Die meisten waren sehr jung, wahrscheinlich so in ihren 20ern. But he chose to minister in a small setting. Aber hat sich dafür entschieden, in einem kleinen Rahmen zu dienen. From the beginning of his ministry. Und von Anfang an seines Dienstes war es so. So he spent time, he devoted time to be with these men. Also hat seine Zeit in diese Männer investiert. So the example we see from Jesus Christ. Also das Beispiel, das Jesus uns gibt, is that he invested in a small group of men. dass er in eine kleine Gruppe von Männern investiert hat. Who went on to change the world. Die dann wieder gingen, um die Welt zu verändern. The investment paid off. Also die Investition hat sich gelohnt. In Acts 17, verse 6, und in Apostelgeschichte 17, Vers 6, I like what was said about these people. Gefällt mir, was dort über diese Menschen gesagt wird. Said, these are those who have turned the world upside down. Das sind die, die die Welt umgedreht haben. It's incredible. They're upsetting everybody. Das ist unglaublich. Die bringen alles durcheinander They're hier. Talking about this Jesus, Jesus, sie sprechen Jesus. Über diesen Jesus die ganze Zeit. Well, I hope when people look back in history at CIG. Also ich hoffe, dass wir die Leute in der Geschichte zurückschauen auf die CIG and they speak about us, und sie über uns sprechen, it will be in similar words that that's the church that turned Vienna and Austria upside down for Jesus. Ich hoffe, das werden die gleichen Worte sein. Das sind die Leute, die Jesus für, yeah, I remember für Jesus umgedreht haben. Troublemakers, those people. Das waren echte Problemmacher. Talking about Jesus all the time. Die ganze Zeit haben sie über Jesus gesprochen. Now what made a difference in the lives of these disciples that this would be said of them? Also was war jetzt anders im Leben dieser Jünger, dass man das über sie gesagt hat? Because they had spent time with Jesus. Weil sie Zeit mit Jesus verbracht haben. And if you read through the gospel accounts, so wenn man die Evangelienberichte liest, you read how he ate, he walked, he talked, da könnt ihr lesen, he slept, wie also gegessen, gegangen, geschlafen hat. He sailed, he went fishing with them. Mit ihnen gesegelt hat, mit ihnen fischen war. He spent a lot of time with this small group of men. Er hat eben sehr viel Zeit mit dieser kleinen Gruppe von Männern verbracht. And this was why they were able to affect their generation. Und deswegen konnten sie ihre Generation beeinflussen. And most of Jesus' ministry was spent mostly with this small group of people. Also das meiste vom Dienst Jesu war innerhalb dieser kleinen Gruppe von Männern. And the other side of this is that even though he was God incarnate, und die andere Seite der Geschichte ist, obwohl er Gott, also personifiziert war, da gab es eben auch Zeiten, wo er sie gebraucht hat. He felt the need for human fellowship and for support. Er hatte dieses Bedürfnis nach menschlicher Gemeinschaft und auch nach Unterstützung. And it's interesting what he says in Luke 22, verse 28. Also in Lukas 22, 28 he's sitting sagt with er, them at the last supper, er sitzt da beim letzten Abendmahl mit and ihnen he says zusammen to the disciples, und er sagt zu den Jüngern, you are those who stood by me in my trials. Ihr seid bei mir gewesen in meinen Versuchungen. He remembered the investment and the support he received from them. Also er hat verstanden eben, dass was er investiert hat, dass das wieder zurückkam als Unterstützung. So he needed fellowship, he needed support. Also er brauchte Gemeinschaft, er brauchte auch Unterstützung. He needed people to stand by him. Er brauchte Menschen, die bei ihm standen. And I think it's something all of us need here too. Und das ist etwas, was jeder von uns hier braucht. So Jesus was really the first New Testament small group leader. Also war Jesus eigentlich der erste neutestamentliche Kleingruppenleiter. It's right there in your Bibles. Da steht's in euren Bibeln. And this was the model that he used, and then the disciples continue with it as well. Und das war das Modell, das er verwendet hat, und die Apostel haben das weiterverwendet. As they went out doing the work of the early church. Als sie eben ausgingen, um das Werk der frühen Gemeinde zu tun. The second thing I want us to see. Und das zweite, was ich sagen möchte, is that it's the New Testament model for ministry for the church. Es ist auch das Modell, das neutestamentliche Modell für die Gemeinde. This is one thing that never wears out. Das ist eben diese eine Sache, die nie alt wird. So let's look at Acts 2 and read a few verses here. Aber wir wollen jetzt in Apostelgeschichte 2 ein paar Verse lesen. We'll begin at verse 42. Und wir beginnen im Vers 42. It says they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and prayer in verse 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Everyone kept feeling a sense of awe and many wonders and signs were taking place through the apostles. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. And all those who believed were together and had all things in common. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Day by day continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern. Yeah, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. An incredible report. Das ist ein unglaublicher Bericht von dem, was in der frühen Gemeinde passierte. Right here we see the five biblical purposes right from the start. Und wir sehen hier diese fünf biblischen Gründe gleich von Anfang an. They go all the way back to the beginning of the early church. Und sie gehen eben ganz an den Anfang der frühen Gemeinde. And the early church is really an example of, to us of Christian fellowship and community. Die Frühgemeinde ist eben ein Beispiel für uns, für Gemeinschaft und für Community and also ministry, ja, yeah. Und für Dienst. Yeah. And I think that's something I would like, I know Pastor Rob would like all of us to experience here. Und das ist etwas, was ich gerne und auch Pastor Rob gerne sehen würde, dass wir das alle hier erfahren können. We believe in God's purposes. Wir glauben an die an Gottes Absichten. And we believe that they're important to us as a church. Und wir glauben, dass sie auch für uns als Gemeinde wichtig sind. To our small groups and also individually to our lives. Für kleine Gruppen und auch für unser persönliches Leben. And I think if we practice them, they'll help us to be healthy, balanced believers and to be a healthy, balanced church. Und ich glaube, wenn wir sie ausüben, dann hilft es uns, ein ausgeglichener Gläubiger zu sein und auch eine ausgeglichene Gemeinde zu sein. As we live and grow together in Christ, as we serve him. Und zwar während wir leben und gemeinsam in Christus wachsen, während wir ihm dienen. Now something else from Acts 2. Etwas anderes aus Apostelgeschichte 2. I don't know if you caught this, but it says they met in the temple and from house to house. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber es steht, sie trafen sich im Tempel und in den Häusern. And we see that they had both large meetings, something like this here, as many people. Also sie hatten scheinbar große Versammlungen, so wie hier heute Abend. And they had small meetings. Und sie hatten auch kleine Versammlungen. And it was really through these small home meetings that they had. Und es war eigentlich durch diese kleinen Hausversammlungen. Which was a very common thing for the church of that day. Das war eben eine sehr alltägliche Sache für die Gemeinde damals. That the early church grew. Dass die Gemeinde anfing zu wachsen. And if you look at the ministries of both Peter and Paul, they also use this model and spread it, use it to spread the church. Und wenn ihr euch den Dienst von Petrus und Paulus anschaut, dann haben die auch diese kleinen Gruppen verwendet, um zu so wachsen. So as they were going about preaching the gospel, also als sie gingen, um das Evangelium zu predigen, they formed new communities of believers. Haben sie kleine neue Gruppen von Gläubigen gebildet. So the early church was really established and developed through these small communities. Also ist diese frühe Gemeinde durch kleine Gruppen entstanden. So it seems they didn't feel that the larger meetings were enough. Also sie hatten eben das Gefühl, dass diese großen Versammlungen nicht genug sind. Wasn't enough to meet all the needs that the people in the church had. Es war nicht genug, um wirklich alle Bedürfnisse der Gemeinde zu stillen. And we feel the same way here. The church services are really great and inspiring. Und uns geht's hier genauso. Also der Gottesdienst ist wunderbar und inspirierend. It meets some of the needs that we have. Und er deckt auch viele Bedürfnisse ab, die wir haben. But some things you can't really meet here in a large setting. Aber manche Dinge kann man eben in so einem solchen Rahmen nicht ansprechen. So small groups are better for this, like 6 to 12 people meeting in a home somewhere. Also kleine Gruppen sind dazu viel besser geeignet, so 6 bis 12 Leute, die sich eben in einem Heim treffen. It says in Acts 2:44 that they were together. Okay, they were meeting together. In Vers 44 heißt es, dass sie beieinander waren. The larger meeting can be a little bit, you know, impersonal. Das große Treffen kann ein bisschen unpersönlich sein. And maybe you don't feel, you know, so comfortable with all these people around you. Und vielleicht fühlen sich manche nicht wohl mit so vielen Leuten rundherum. If it's your first time, it's kind of maybe strange to you. What is this? Wenn es das erste Mal ist, ist es vielleicht eigenartig hier. Was soll das hier alles? So it's not so easy to feel at home with a large group of people. Also man kann sich nicht wirklich zu Hause fühlen in einer großen Menge von Menschen. So for the church to encourage close intimate relationships. Also damit die Gemeinde eben ganz enge und intime Beziehungen fördern kann. Then we need a different setting, a smaller setting. Brauchen wir einen kleineren Rahmen. This is something that really was effective for the early church. Und das hat wirklich funktioniert für die junge Gemeinde. You know, they understood that people need relationship, real relationships. Sie haben verstanden, dass die Menschen echte Beziehungen brauchen. Now, they met daily, it says, in one another's homes. Sie haben sich täglich getroffen, heißt es in diesem Text. You know, they spent time together, ate together, praised God together. Sie haben Zeit miteinander verbracht, sie haben gemeinsam gegessen und Gott gepriesen. But we can't meet daily. We live in a different society, different time today. Aber wir können uns nicht täglich treffen. Wir leben halt in einer anderen Gesellschaft, in einer anderen Zeit. So we can meet together as groups maybe once a week, also or once every 2 weeks. Vielleicht einmal in der Woche als kleine Gruppe treffen. Oder alle zwei Wochen. Every third week, once a month. Oder alle drei Wochen, einmal im Monat. The important thing is that we meet. Das Wichtige ist, dass wir solche Treffen haben. And there's an exchange of life and relationships are being built. Und dass es da einen Austausch von Leben gibt und dass da Beziehungen gebaut werden. Because following this model of ministry, the early church grew. Denn wenn man diesem Modell des Gemeindebaus folgt, and dadurch ist die Gemeinde gewachsen. One important factor here was that they had a love for one another. Und ein ganz wichtiger Faktor ist, dass sie Liebe füreinander hatten. People were attracted to these believers. Also die Leute wurden zu diesen Gläubigen angezogen. It was just as Jesus had told them in John 13, verse 35. Also Jesus hat zu ihnen gesagt in Johannes 13, 35. Said, by this all men will know that you are my disciples. Hat er gesagt, dadurch werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. If you have love for one another. Wenn ihr Liebe habt untereinander. And I think that's one of the reasons why we have grown here. Und ich denke, das ist auch einer der Gründe, warum wir hier gewachsen sind. I believe that people have a sense of God's love when they come into this place here. Ich glaube, dass die Menschen die Liebe Gottes spüren, wenn sie hier hereinkommen. They see how we love one another. Sie sehen, wie wir einander lieb haben. How we accept others and love them as well. Wie wir andere akzeptieren und sie auch lieben. And they get the feeling that they're in a family here. Und sie haben vielleicht dieses Gefühl, dass sie hier in einer Art Familie sind. Now some of you may be thinking, you know, that's good so far, you know what you said. Manche mögen vielleicht denken, ja, bis hierher ist das ja ganz gut, was du gesagt hast. You know, I'm still not sure about this small group thing. Aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher wegen dieser Kleingruppengeschichte. And you're still asking, why should I join a small group? Und ihr fragt euch vielleicht immer noch, warum sollte ich einer Kleingruppe beitreten? Well, first I think it's a great place to learn and to share your Christian life with other people. Ich glaube, es ist gut, da zu lernen und das christliche Leben auch mit anderen zu teilen. We can encourage each other. Wir können uns gegenseitig ermutigen. Hold each other accountable. Wir können uns auch verantwortlich halten. We can learn from each other how to live the Christian life. Und wir können voneinander lernen, wie man das christliche Leben lebt. We can be an example to one another. Wir können ein Beispiel sein füreinander. And when someone's in need, we can be there for them. They can be there for us. Und wenn jemand eine Not hat, dann können wir für ihn da sein. Oder sie können für uns da sein. And when we meet, Jesus gives us a special promise in Matthew 18, verse 20. Wenn wir zusammenkommen, dann gibt uns Jesus ein besonderes Versprechen in Matthäus 18, 20. He says that he will be there with us. Er sagt, dass er dort mitten unter uns sein wird. And I like that. Und mir gefällt das. He said, where two or three have gathered together in my name, I am there in their midst. Er sagt, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammelt haben, da bin ich mitten unter ihnen. And I know this to be true from the group that I meet with, the people that are in my group. Und ich kenne das von meiner Kleingruppe, von den Leuten, mit denen ich zusammen and also bin. From testimonies I've heard from other groups. Und auch von Zeugnissen aus anderen Gruppen, die ich gehört habe. That something happens when we meet. Together. Dass da eben etwas passiert, wenn wir uns treffen. There's an exchange of life between us. Es gibt so einen Austausch von Leben. People are changed. Menschen werden verändert. And we grow in our relationships and we leave having been blessed. Und wir wachsen in unseren Beziehungen und wir gehen weg und sind and gesegnet. There was a sense that, you know what, Jesus was in our midst tonight. Und es bleibt dieses Gefühl übrig, dass Jesus in unserer Mitte war. And I can't explain it, but something happened there. Ich kann es zwar nicht erklären, aber irgendwas ist passiert. In addition to this fact, also zusätzlich zu dieser Tatsache, that we'll meet Jesus there, dass Jesus eben auch dort ist, another reason is we actually belong together. Ist die Tatsache, dass wir tatsächlich zusammengehören. We are meant to be together. Wir gehören zusammen. And there were a lot of together verses in the Bible. Und es gibt viele zusammen oder miteinander Texte in der Bibel. Such as these. We were made alive together with Christ in Ephesians 2:5. Wir sind lebendig gemacht worden mit Christus in Epheser 2:5. We're fitted and held together in Ephesians 4:16. Wir sind zusammengefügt in Christus Epheser 4:16. We are supplied and held together in Colossians 2:19. Wir werden unterstützt, ja, zusammen. Yeah. Auch Epheser. And also this, with one mind, it says, strive together for the faith of the gospel. In einem Sinn trachtet nach dem Evangelium, steht auch. That's Philippians 1, verse 28. Philipper 1, 28. We're going to end up together anyway. Und wir werden sowieso am Ende alle zusammen sein. Because it says in 1 Thessalonians 4:17. Weil es in 1. Thessalonicher 4:17. We shall be caught up together. Dass wir zusammen entrückt werden. You can't avoid it. Also man kann sowieso nicht, nicht entfliehen. We'll all meet the Lord together in the air. Wir werden alle den Herrn gemeinsam in der Luft begegnen. And then you're stuck with us. Dann müssten wir sowieso miteinander sein. You can't get away anymore. So the truth is, we're not our own anymore. Also die Tatsache ist die, dass wir nicht mehr nur für uns selbst da sind. God has a special place and a special purpose for each of us together. Gott hat einen bestimmten Platz und auch eine bestimmte Bestimmung für jeden von uns in Gemeinschaft. Because we are members of the body of Christ. Weil wir eben Glieder dieses Leibes Christi sind. You know, God has no orphans. Gott hat keine Waisen. He only has family. Er kennt nur Familienmitglieder. And like it or not, you're part of the family. Ob es dir gefällt oder nicht, du bist Teil dieser Familie. You may not like some of your brothers and sisters, but they're your brothers and sisters. Vielleicht magst du einige deiner Geschwister nicht, aber es sind deine Brüder und deine Schwestern. So let's get used to living with each other now. Also lasst uns einfach daran gewöhnen, dass wir miteinander leben. Or you're gonna have a hard time in heaven. Oder es wird schwierig im Himmel. Oh boy. You know, we need everyone here at CIG. Also, wir brauchen wirklich jeden hier in der CIG. And one of the best ways to meet people, to connect with other people. Und einer der besten Wege, andere Leute kennenzulernen, you know, und sich to find your place here. Und auch seinen Platz zu finden hier in der Gemeinde. I believe is through a small group. Ich glaube, das ist durch die Arbeit einer Kleingruppe. And you know, we all need a real community to be a part of. Wir brauchen wirklich so eine Gemeinschaft mit wo wir wirklich Anteil haben. Based on intimacy, close relationships. Die basiert auf Intimität, auf ganz engen Beziehungen. And that doesn't really happen in a large meeting like now. Und das passiert sicher nicht in einer großen Versammlung, so wie heute Abend. You know, and this is something we realized as the church kept growing and growing and growing and growing. Und das wurde uns immer mehr bewusst, als die Gemeinde wuchs in letzter Zeit. So it got more overwhelming for us. Also, wir sind davon wirklich überzeugt geworden. The church grew from 110 people from 8 years ago to over 340 now. Also vor ein paar Jahren waren es 110 Leute und jetzt sind es über 340. Like, how do we connect all these people? How do we care for everyone? Und wir haben uns überlegt, wie kann man sich wirklich um jeden kümmern? Wie kann man die alle miteinander verknüpfen? Our calendars were full. Unsere Kalender waren schon voll. How can we help them develop healthy relationships? Wie können wir ihnen helfen, gesunde Beziehungen aufzubauen? Well, we prayed. Und wir haben gebetet. And we weren't just, you know, knocking on the door of heaven. Und wir haben nicht nur angeklopft an der Himmelstür. We were breaking it down, saying, God help! Wir sind da richtig reingefallen. Wir haben gesagt, bitte Gott, hilf uns. Right now! Jetzt brauchen wir Hilfe. We have no time to wait. Wir haben keine Zeit. And God gave us discovery. Und Gott hat uns diese Discovery Klassen geschenkt. And many of you have gone through the Discovery Classes. Und viele von euch kennen diese Klassen. And then we began to have Agape Banquets. Und dann gab's diese Agape-Banketts. And it was a lot of fun, and it helped. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat geholfen. But we still needed more. Aber wir haben immer noch mehr gebraucht. Just wasn't doing everything that needed to be done here. Es wurde nicht alles abgedeckt, was es hier gebraucht hat. So by faith, 2 years ago, also im Glauben, vor 2 Jahren, we took a big risk. sind wir ein großes Risiko eingegangen. We had a marriage seminar. Und wir hatten ein Eheseminar. And we began something called Couples Night In. Und wir haben das Couples Night In genannt. Because we weren't so sure if people would accept small groups. Denn wir waren uns nicht sicher, ob die Gemeindeglieder Kleingruppen akzeptieren würden. So those who attended the seminar, we asked, could you meet with 2 or 3 other couples just for a couple months? Also die an diesem Eheseminar teilgenommen haben, haben wir dann gebeten, ob sie sich nicht mit einem oder zwei anderen Paaren für ein paar Monate treffen könnten. And to our surprise, most of them agreed and they met. Und zu unserer Überraschung haben sich die meisten wirklich mit anderen getroffen. And you know what? Most of those same couples are still meeting today. Und interessanterweise, die meisten dieser Paare treffen sich heute immer noch. We can't even stop them from meeting. Wir können sie gar nicht dazu bringen, aufzuhören. Because they have such a great time. Weil sie so eine großartige Zeit miteinander verbringen. We thought, you know, maybe the meetings can go like 1 or 2 hours, have a nice dinner together. Wir haben gedacht, naja, diese Treffen könnten 1 oder 2 Stunden dauern, man isst gemütlich Abendessen. Some of the groups, they go hours and hours into the night. You can't even get them out of the house. Manche dieser Gruppen dauern Stunden bis in die Nacht hinein, man kriegt sie kaum aus dem Haus. It's okay, we'll meet again, you can leave, you know. Okay, wir werden uns schon wieder treffen, ihr könnt jetzt gehen. We promise. is. But people are having a great time getting to know each other. Aber wenn relationships are growing. Aber wenn Beziehungen wachsen, dann haben Menschen eben eine großartige and Zeit that's what miteinander. We want, people to grow. Und das wollen wir, dass Menschen wachsen. And we have many types of groups now. We have single ladies. Und wir haben verschiedene Arten von Gruppen jetzt. Wir haben die Damen, die Single-Damen. Mixed groups with married people and single people. Ja, also gemischte Gruppen, Verheiratete und mothers Unverheiratete. Groups. Mütter. A Korean group. Eine koreanische Gruppe gibt es. An artist group. Eine Künstlergruppe. By faith we want to start a prayer group. Im Glauben wollen wir eine Gebetsgruppe and gründen. I know because I heard a great report yesterday from Robert who's here. We started 5 small groups with the youth. Und Robert hat mir gestern erzählt, 5 kleine Gruppen haben die Jugendlichen begonnen. Praise God. Now, something is happening here in this church. Also, I don't know if you've noticed. Das passiert hier in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist. God is in our midst. Gott ist in unserer Mitte. Now, I believe that as it was an important part of the early church, that small groups are important for us. Also, so wie es in der jungen Gemeinde wichtig war, ist es auch für uns wichtig, dass es Kleingruppen gibt. I think they're vital to spiritual health and growth for all of us. Sie sind ganz wichtig für geistliches Wachstum für jeden. And they're small enough to allow a place where all of us can minister in some way. Und sie sind klein genug, dass jeder von uns einen Dienst für den anderen tun kann. And we can discover and use our spiritual gifts. Wir können unsere geistlichen Gaben entdecken und auch einsetzen. Be discipled by other believers, grow in God's word. Also so wie andere Jünger halt in Gottes Wort wachsen. And then another thing I want to say here is that small groups are a great place to obey the one another commands of Scripture. Und da Kleingruppen sind auch sehr gut geeignet, um diese einer den anderen Gebote von Jesus such as this. Zu befolgen. We are to encourage one another. Wir sollen zum Beispiel einander ermutigen. We are to love one another. Einer soll den anderen lieben. To bear one another's burdens. Man soll die Last des anderen tragen. To pray for one another. Man soll füreinander beten. To have a fervent love for one another. Eine feurige Liebe füreinander haben. And to be hospitable to one another without complaint. Und Gastfreundschaft einander zeigen ohne Beschwerde. The CIG interpretation, serving joyfully. Und die CIG Interpretation ist eben freudig zu dienen. Together. Zusammen. One another. Und einander. Okay. So small groups provide a great place, an environment where we can practice these commands, obey them. Also kleine Gruppen sind ein wunderbarer Ort, wo man diese Gebote üben kann und ausüben kann. And the result is that our relationships grow, we grow in Christ. Und unsere Beziehungen wachsen, wir wachsen in Christus. And together we are growing as a church. Und zusammen wächst die ganze Gemeinde. One thing that a small group provides that a large meeting like this doesn't. Eine Sache, die eine Kleingruppe bietet, was eine große Versammlung nicht tut, is it's a place where you can really open up your heart. Es ist ein Ort, wo du dein Herz wirklich öffnen kannst. And share about your personal life with other people. Und wo du auch über dein persönliches Leben etwas mit anderen teilen and kannst. And godly relationships can be built. Und göttliche Beziehungen können gebaut werden. Cares and needs are met. Und Bedürfnisse werden gestillt. People dort. Are prayed for. Man betet füreinander. Real life change begins to happen. Und das Leben verändert sich wirklich. And it happens as we share our lives with one another. Und das passiert, wenn wir unser Leben mit anderen teilen. So it's really a great place to be. Also es ist ein großartiger Ort zu sein. I always look forward to my small group meetings. Ja, ich freue mich immer schon auf meinen Kleingruppentreffen. And it's the place where everybody knows your face. Und es ist auch der Ort, wo dich jeder kennt. And if you're not there, if you're absent, you're very sincerely missed. Und wenn du dort nicht auftauchst, dann bist du wirklich vermisst. People notice because you're a part of their lives. Denn den Menschen fällt das auf, weil du ein Teil von ihrem Leben bist. And you're a part of theirs. Und sie ein Teil von deinem. You laugh together, you cry together, you pray zusammen, together. Ihr weint zusammen, ihr betet auch zusammen. We listen to each other. Und man hört sich gegenseitig zu. We eat together. Man isst zusammen. Great part. Ein großartiger Cooking Teil. Is good. We are experiencing life together. Und man erfährt einfach das Leben miteinander. And I believe that as the church is growing, und ich glaube, während die Gemeinde wächst, we need to not only belong to something big or large, sollten wir nicht nur Teil von etwas Großem sein, but to belong to something small. Sondern wir sollten auch Teil von etwas Kleinem sein. And I believe, as Rick Warren says, that a church must grow larger and smaller at the same time. Rick Warren sagt, dass eine Gemeinde größer und kleiner gleichzeitig wachsen muss. And it's part of what makes the church what it is. Und das ist Teil dessen, was die Gemeinde ausmacht. Where it's going, wo sie hingeht. Who will join us, und wer sich ihr anschließen wird. As we grow together as individuals and a church body. Und während wir eben persönlich wachsen und auch als Gemeinde. So I encourage you to get connected. Also ich möchte euch wirklich ermutigen, dass ihr euch verknüpfen lasst with God's people. Mit dem Volk Gottes. Be a part of a small group. Sei ein Teil einer solchen Kleingruppe. Study the Bible, pray, fellowship. Studier die Bibel, bete, hab Gemeinschaft. And have fun. Und auch Spaß. You're going to spend eternity together. Wir werden die Ewigkeit miteinander verbringen. So why not start now to get to know each other? Also warum nicht jetzt anfangen, sich gegenseitig kennenzulernen? And develop close relationships. Und auch enge Beziehungen zu entwickeln. And let's fulfill the plan and purpose that God has. Und den Plan und die Absicht, die Gott mit der CEG vorhat, verwirklichen. Let's pray. Lasst uns beten.